So spricht Jahwe, wegen der drei, ja vier Schandtaten der Moabiter will ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Darum werde ich Feuer gegen Moab entsenden, das soll die Burgen von Kerejot verzehren. Und die Moabiter sollen im Kriegsgetümmel umkommen, unter Kriegsgeschrei, bei Posaunenschall, ich will den Regenten aus ihrer Mitte hinwegtilgen und alle ihre Oberen mit ihm töten, spricht Jahwe. So spricht Jahwe, wegen der drei, ja vier Schandtaten der Judäer will ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Weisung Jahwes verworfen und seine Satzungen nicht gehalten haben, sondern von ihren Lügengötzen sich verführen ließen, denen schon ihre Väter nachgefolgt sind. Darum werde ich Feuer gegen Juda entsenden, das soll die Burgen von Jerusalem verzehren. So spricht Jahwe, wegen der drei, ja vier Schandtaten der Israeliten will ich es nicht rückgängig machen, weil sie für Geld den Rechtschaffenen verkaufen und den Dürftigen um eines Paar Schuhe willen, sie, die nach den Erdkrümchen auf den Köpfen der Geringen gieren und die Demütigen ins Unglück stürzen, die sich, Vater und Sohn, zur Metze begeben, um meinen heiligen Namen zu entweihen, die sich neben jedem Altar auf gepfändete Gewänder strecken und Strafwein trinken im Tempel ihres Gottes. Und doch war ich es, der die Amoriter vor ihnen vertilgt hat, deren Größe wie die der Zedern war und die so stark waren wie die Eichen, ich vertilgte ihre Frucht oben und ihre Wurzel drunten. Ich war es, der euch aus Ägypten hergeführt und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter in Besitz nehmet. Von euren Söhnen ließ ich welche als Propheten und von euren Jünglingen als Nasiräer auftreten. Ist dem etwa nicht so, ihr Israeliten? Ist der Spruch Jahwes. Aber ihr gab den Nasiräern Wein zu trinken und den Propheten befahlt ihr, ihr dürft nicht weissagen. Nun will ich meinerseits euch quetschen in eurem Lande, wie der Dreschwagen die mit Gaben gefüllte Tenne quetscht, dass dem Schnellen die Flucht vergeht und der Starke seine Kraft nicht zu behaupten vermag, dass weder der Krieger sein Leben rettet, noch der Bogenschütze standhält, dass sich weder der Schnelle durch seine Füße rettet, noch der Reiter sein Leben rettet. Und bleibt einer festes Muts unter den Kriegern, nackt soll er fliehen an jenem Tag. Ist der Spruch Jahwes.